Und wir beginnen mit Ludwig Stiel und Intrada und Rondo für Oboe und Orchester. Mit Martin Spanner Oboe und dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Werner Schmidt-Bülke. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1964. Thank you. Eine historische Aufnahme mit Martin Spanner, Oboe, und dem Münchner Rundfunkorchester unter Werner Schmidt-Bölke aus dem Jahr 1964. Wir hörten von Ludwig Stiel Intrada und Rondo für Oboe und Orchester. Es geht weiter mit Bernd Redmann und seinem Fiasko für großes Orchester. Hier ist das polnische Radio- und Fernsehorchester Krakau unter der Leitung von José María Florencio. Thank you. Fiasko für großes Orchester von Bernd Rethmann mit dem polnischen Radio- und Fernsehorchester Krakau unter der Leitung von José María Florencio. Wir machen weiter mit der Sonate für Violine und Klavier von Werner Rottler. Mit Jakob Gilmann Violine und dem Komponisten am Klavier. Thank you. Das war die Sonate für Violine und Klavier von Werner Rottler mit Jakob Gilmann Violine und Werner Rottler am Klavier. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Als nächstes von Stefan Stiens. Punkt. Für Gitarrenorchester, 4 Solisten und 4 Sprecher. Die Solisten sind Silvia Fuentes, Ruth Fischer, Annette Bierbaum und Dominik Gehrig. Die Sprecher sind Dario Dorner, Gesa Hotzen, Ulrike Schalhorn und Georg Schalhorn. Außerdem dabei das Gitarrenorchester Punkt und die Leitung hat der Komponist Stefan Stiens. Thank you. Zerstreute Bäume, Gebüschgruppen, äußerst langsam einzelne Schneeflocken. Victi, tirita de frío, 5 menos 20. Große Ruhe von den Vögeln. Nichts zu vernehmen. Der ganze Wald ausgestorben. Ardiente durante el día y gélida durante la madrugada. Flocken fielen stets dichter. Es war, als ob sie das Knistern des in die Nadeln herabfallenden Schnees vernehmen könnten. Werden wir auch heute die Unglückssäule sehen? El colegio está lejos. Emplea 5 horas diarias. Las 5 y todavía oscuro. Wenn auch der Schnee auf sie fällt, so müssen wir sie liegen sehen, weil sie eine dicke Säule ist und weil sie das Kreuz der Spitze hat. Das immer herausragen wird. Hemos caminado por dentro de un riachuelo. Hemos atravesado un puente roto sobre una quebrada sin agua. Der Schneefall, nach und nach so dicht. Die nächsten Bäume wie neblige Säcke in der Luft. Rings um sie nichts als das blendende Weiß. Escalado una pendiente. Rings um sie nichts als das blendende Weiß. Wo sind wir denn, Konrad? Hemos bajado por una cuesta. Toca pisar encima de estas piedras recubiertas de cieno. Warte, Sanna. Wir wollen ein wenig stehen bleiben und horchen, ob wir nicht etwas hören können. Aquí es fácil caer y romperse la columna. En esta trocha los caballos se hunden hasta la barriga y hay que desenterrarlos jalándolos con sogas. Otros mueren. Es schien eine große Lichtfülle zu sein, und doch konnte man nicht drei Schritte vor sich sehen. Alles war in eine einzige weiße Finsternis gehüllt. Den Schnee. historias tan románticas las que florecen en nuestro país. Endlich gelangten sie zu Gegenständen. Es waren riesenhafte, große, durcheinanderliegende Trümmer, die mit Schnee bedeckt waren. Es war Eis, lauter Eis. ¿Cuántas veces vas a clase sin desayunar? Yo voy sin desayunar, pero en el colegio dan un refrigerio. Entonces comes cuando llegas. El año pasado era que daban refrigerio. Este año no dan nada. ¡Discriminación! ¡Discriminación! Wir sind auf dem Berg, Sana. Das ist das Eis, das nicht weggeht, bis an das Ende der Welt. Aquí los paramilitares han matado a muchísimas personas. Hubo un tiempo en el que adentrarse en estos parajes equivalía a firmar anticipadamente el acta de defunción. Sobrevivir en la trocha de Arquía, después de todo, es un simple acto de fe. Nicht weit von dem Standort der Kinder standen mehrere ungeheure Steine. ¿Por qué te quedaste quieto cuando viste la culebra? Es war ein Häuschen, das gebildet war, im Innern trocken. Me quedé así. Es war auch finster geworden. por qué estás estudiando. Porque quiero ser profesor. Die unermessliche Anstrengung ließ ihn das Sitzen süß, unsäglich süß erscheinen. ¿Y eso para qué? Mis alumnos aprendan, los niños de Arquía. Jetzt machte sich aber auch der Hunger gelten. Beide nahmen fast zu gleicher Zeit ihre Brote aus den Taschen und aßen sie. Este año no hemos podido darles a los estudiantes su refrigerio diario. Die Schneeflocken waren ringsum hinter die Berge hinabgesunken. Und ein ganz dunkelblaues, fast schwarzes Gewölbe spannte sich um die Kinder, voll von dichten, brennenden Sternen. Thank you. Susanna, schlafe nicht. Ich bitte dich, schlafe nicht. En los salones de clases abundan las sillas inservibles. Las computadoras son prehistóricas. Apenas 5 funcionan a medias. So würden Sie den Schlaf nicht haben überwinden können, wenn nicht die Natur in Ihrem Inneren eine Kraft aufgerufen hätte, welche imstande war, dem Schlafe zu widerstehen. In der ungeheuren Stille hörten die Kinder das Krachen des Eises, den Schall, der entsetzlich war, als ob die Erde in zwei gesprungen wäre. Wie die Kinder so saßen, erblühte am Himmel ein bleiches Licht. Der Bogen wurde immer heller und heller. Der Bogen wurde immer heller und heller. Dann standen Garben verschiedenen Lichts auf der Höhe des Bogens, wie Zacken einer Krone, und brannten. Es floss helle durch die benachbarten Himmelsgegenden, es sprühte leise und ging im sanften Zucken durch lange Räume. Recorrer las instalaciones del colegio es hacer un inventario de desastres. Roxana, der Tag bricht an. Auch heute blieben sie öfter stehen, um zu horchen. Aber sie vernahmen auch heute nichts, nicht den geringsten Laut. Zu sehen war auch nichts als der Schnee, der helle, weiße Schnee, aus dem hier und da die schwarzen Gesteinrippen emporstanden. Endlich war es dem Knaben, als sähe er auf einem fernen, schiefen Schneefelde ein hüpfendes Feuer. Choco, nuestro departamento es un puntito en el mapa de América. Kommen die Leute aus Gscheid! Ich kenne die Fahne! Existen razones para vaticinar que no será un profe siniestro como de los paramilitares, sino un profesor sabio como su padre, capaz de improvisar una aurora aunque la noche esté perdida en las tinieblas. Das war Punkt für Gitarrenorchester, vier Solisten und vier Sprecher von Stefan Stiens. Mit Silvia Fuentes, Ruth Fischer, Annette Bierbaum, Dominik Gehrig und als Sprecher Dario Dorner, Gesa Hotzen sowie Ulrike und Georg Schalhorn. Außerdem hörten wir das Gitarrenorchester Punkt und die Leitung hatte Stefan Stiens. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 jetzt noch eine Komposition von Dieter Schnebel, Languido für Bassflöte und Tonband. Thank you. Thank you. Languido für Bassflöte und Tonband von Dieter Schnebel. Das war an der Bassflöte Christian Bott.